Durch Suchen und Stolpern lernen wir. Lernen und suchen, suchen und stolpern. Stolpern und suchen. Süchtige stolpern, suchen zur Szene. Suchen und lernen, stolpern. Und suchen, stolpern und fallen.